Die Armee und das Volk der TVJK, die die Nachricht über die gemeinsame Erklärung des Ministeriums für Staatsschutz, des Ministeriums für Volkssicherheit und der Zentralen Staatsanwaltschaft der TVJK erfuhren, äußern tagtäglich den Willen dazu, die südkoreanische Ex-Präsidentin Park Geun-hye und die Clique um den ehemaligen Präsidenten des Nationalen Nachrichtendienstes Südkoreas Lee Byung-ho unbarmherzig zu bestrafen. Der Abteilungsleiter des Ministeriums für Kohleindustrie Kim Chang-sok sagte, in der Zeit, wo die USA tollwütig versuchen, durch beispiellose politisch-wirtschaftliche Blockade und militärischen Druck den Fortschritt der TVJK zu stoppen, hätten Park Geun-hye und die Clique um Lee Byung-ho sogar einen geheimen Operationsplan für den Staatsterror gegen das Führungsgremium der TVJK erarbeitet. Die Feinde, die sich besessen dafür eingesetzt hätten, die Stütze für das Leben der Bürger der TVJK zu beseitigen, würden für ihre große Sünde schwer büßen müssen. Der technische Direktor des Stahlwerkes Pyongyang, Choi In-chul, der Lehrer der Pyongyanger Hochschule für Wirtschaft und Technik, Choi Ge-song, der Schmelzer der Stahlabteilung des Vereinigten Stahlwerkes Cholima, Park Song-se, und der Vorsitzende des Verwaltungskomitees des Gemüsebaubetriebes Mangyongdae im Stadtbezirk Mangyongdae, Kim Yong-bok, hoben hervor, die extremen Staatsterroristen, die allerlei Umtriebe zur Verwirklichung ihrer Ambitionen auf die Vereinigung der Staatsordnungen verübt hätten, hätten wagemutig die schrecklichen Denke zur Beseitigung des Führungsgremiums der TVJK geschmiedet. Man könne diesen niemals verzeihen. Wie es in der gemeinsamen Erklärung betont worden sei, sollen alle Organisatoren und Mitverschwörer des supergroßen Staatsterrorverbrechens verhaftet und zum Tode verurteilt werden.